Camorra, ein italienisches Tschernobyl. Als die Zweite Republik geboren wurde, befanden sich Neapel und die Region Kampanien gerade mitten in einer Müllkrise. Allmählich zeigten sich in der Bevölkerung unweit der Müllhalden besorgniserregende Anzeichen für gesundheitliche Beschwerden. Anfang 1994 verhängte die Regierung den Ausnahmezustand und beauftragte einen Sonderkommissar mit der Organisation der täglichen Müllbeseitigung, während die Regionalregierung nach einer dauerhaften Lösung suchte. Vergeblich, wie sich bald herausstellte. Die übliche Geschichte von Stillstand und Uneinigkeit innerhalb der Politik. 1996 erhielt das Sonderkommissariat den Auftrag, Kampaniens Weg aus dem Ausnahmezustand zu planen und die Befugnis, die normalen Beschränkungen und Regierungskontrollen zu übergehen, um den Plan in die Tat umzusetzen. Das Ergebnis schien geschmeidig. Der städtische Müll sollte sortiert und phasenweise beseitigt werden. Zunächst sollte alles Wiederverwertbare an den Sammelstellen abgeschöpft werden. Der Rest würde zentral sowohl nach biologisch abbaubaren als auch nach gefährlichen Substanzen durchsiebt werden. In der nächsten Phase würde der Restmüll dann zerstampft und in sogenannte Ökoballen gepresst werden, die als Brennstoff genutzt werden konnten. Bei der Verbrennung besagter Ökoballen sollte Strom erzeugt werden. 7 neue Ökoballenfabriken sollten entstehen, dazu 2 neue Verbrennungsanlagen. Sobald sie fertiggestellt seien und liefen, so die Behauptung, gäbe es in Kampanien einen perfekten Kreislauf der umweltfreundlichen Müllbeseitigung und Wiederverwertung. Niemand hörte auf die Müllentsorgungsexperten, die den Plan als unrealistisch bezeichneten, weil er ihrer Ansicht nach auf Grundsätzen basiere, die schon andernorts gescheitert waren. 18 Konsortien wurden in den 1990er Jahren gegründet, die in unterschiedlichen Landesteilen die Müllbeseitigung und Wiederverwertung organisieren sollten. Doch aus diversen Gründen funktionierten sie nicht richtig. Ungetrennter Müll geriet in den Verwertungskreislauf. Zu diesem Zeitpunkt begannen die ernsthaftesten Probleme. Ein Konsortium aus 4 Unternehmen, bekannt als FIBE, ergatterte den Auftrag, die Ökoballenfabriken und die Verbrennungsanlagen zu errichten. FIBE wollte die Verbrennungsanlagen bis Ende 2000 errichten und in Betrieb nehmen. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Konsortium noch nicht einmal die Baugenehmigung erhalten. Ende 2007 war erst eines von 2 Kraftwerken fertiggestellt. Die Pläne für das zweite wurden 2012 storniert. Die 7 Ökoballenfabriken funktionierten noch schlechter. Ein parlamentarischer Bericht stellte fest, dass die Ökoballen, die sie erzeugten, einfach nur große, plastikverpackte Pressmüllwürfel seien, viel zu feucht und mit zu vielen Giftstoffen durchsetzt, um als Brennmaterial zu taugen, selbst wenn die Kraftwerke funktioniert hätten. So blieb nichts anderes übrig, als sie zu stapeln. In ganz Kampanien wuchsen graue und weiße Türme aus Ökoballen in den Himmel. Am Tiefpunkt von 2007 bis 2008 sammelten sich mehrere hunderttausend Tonnen Müll aus heimischen Haushalten und Geschäften auf den Straßen. Die Behörden reagierten, indem sie Müllhalden wieder in Betrieb nahmen, die längst als voll galten. Die Anwohner, berechtigtermaßen besorgt um die Auswirkungen auf ihre Lebensqualität, veranstalteten zornige Protestkundgebungen. Ökomafia ist ein Begriff, den italienische Umweltschützer geprägt haben, um auf den Schaden hinzuweisen, den die Unterwelt den natürlichen Ressourcen Italiens zufügt. Von ungenehmigten Bauten bis hin zum Schachern mit architektonischen Schätzen. Der Müllsektor ist das lukrativste Geschäft der Ökomafia und eines der größten kriminellen Wachstumsfelder in den letzten 2 Jahrzehnten. Wie im Bereich des Bauwesens unterwanderte die Camorra die Müllentsorgung auf mehreren Wegen, angefangen mit den 18 Konsortien, die eingerichtet wurden, um das Recycling in verschiedenen Landesteilen zu organisieren. Ende 2007, so die Schätzung, waren bereits über 40 der Lastwagen, die angeschafft worden waren, um recycelten Müll zu transportieren, gestohlen. Die Camorra sicherte sich auch Aufträge an Subunternehmer und Sub-Subunternehmer, die Ökoballen durch die Gegend fuhren. Seit den Tagen des Baubooms nach dem Erdbeben besaß die Camorra gleichsam das Monopol auf Erdarbeiten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Camorra von den Geschäftsabschlüssen profitierte, die im Eilverfahren durchgedrückt wurden, um Land zu erwerben, auf dem die Ökoballen gelagert werden konnten. Doch der bei weitem beunruhigendste Aspekt an den kriminellen Machenschaften der Ökomafia in Kampanien ist nicht unmittelbar mit dem Müllnotstand und der Ökoballenaffäre verbunden. Anfang der 1990er Jahre kam allmählich ans Licht, dass Camorristi Millionen Tonnen Giftmüll aus Krankenhäusern, der Stahlindustrie, der Farbenindustrie, der Düngemittelindustrie, der Lederverarbeitung und der Kunststoffindustrie illegal entsorgt hatten. Man fand toxische Substanzen wie Asbest, Arsen, Blei und Cadmium. Das Bild wurde von einer Ermittlung bestätigt, die zwischen 1999 und 2003 als Operation Cassiopeia bekannt wurde. Obwohl die Lkw der Camorra den Müll transportierten und in Kampanien deponierten, waren sie nur der Endpunkt eines landesweiten Systems. Abgesandte der Mafia-Entsorgungsunternehmen durchreisten Nord- und Mittelitalien und boten den Firmen an, deren gefährlichen Müll zu einem Zehntel der Kosten verschwinden zu lassen, die bei einer legalen Entsorgung angefallen wären. Kooperative Politiker und Bürokraten entlang der Giftmüllroute sorgten dafür, dass die Papiere in Ordnung waren. Die Camorristi deponierten den Müll auf ihrem Territorium, teils in gewöhnlichen städtischen Müllhalden, teils in Straßengräben. Ein Teil des Giftmülls wurde mit anderen Stoffen vermischt und kompostiert. Oftmals wurde der Müll auf eine Schicht Autoreifen gebreitet und verbrannt, zur Vernichtung von Beweisen. Sowohl die Luft als auch der Boden und das Grundwasser wurden dadurch vergiftet. Die Gewinne aus diesem Geschäft waren enorm. Ein Giftmüllhändler, der zum Kronzeugen wurde, präsentierte ein Immobilienportfolio, das 45 Wohnungen und ein Hotel umfasste, zu einem Gesamtwert von 50 Millionen Euro. Viele Angeklagte im Verfahren, das der Operation Cassiopeia folgte, legten ein Geständnis ab. Trotzdem beschloss im September 2011 ein Richter, den Fall nicht weiter zu verfolgen, weil übermäßige Verzögerungen dazu führten, dass die Verbrechen unweigerlich unter Italiens Verjährungsfrist fallen würden. Nach italienischem Recht lag das Ganze schon viel zu lange zurück, um Schuldsprüche zu erwirken. Für den Giftmüll gelten solche zeitlichen Beschränkungen nicht. Generationen von Bürgern, die auf verschmutztem Land leben, werden den Preis bezahlen für das italienische Tschernobyl, wie der Richter, der die Cassiopeia-Ermittlungen leitete, es bezeichnete.